Kapitel 62. Treu sein. Jesus erzählt in Lukas 16, Januar 2013 ein interessantes Gleichnis. Das Interessanteste an diesem Gleichnis ist die Schlussfolgerung, die Jesus daraus zieht und die viele verpassen. Lesen wir das Gleichnis. Er sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bart Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte, 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ermahnung zum treuen Dienen. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wie ich schon zuvor gesagt habe, ist Jesus in Vers 10 sehr deutlich, wenn wir mit wenig nicht treu umgehen, dann auch nicht, wenn wir viel haben. Debbie und ich waren sehr treu, als wir nur sehr wenig besaßen. Und das änderte sich auch nicht in Zeiten, als wir viel besaßen. Jesus hat allerdings noch etwas anderes gesagt, was auch sehr wichtig ist. Vers 11, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anertrauen? Jesus setzt unsere Haltung Geld und geistlichen Reichtümern gegenüber in Bezug zueinander. Wenn wir möchten, dass Gott uns wahre geistliche Reichtümer anertraut, müssen wir uns zuerst im Umgang mit Geld als treu erweisen. In vielen Gemeinden habe ich eine sehr traurige Erfahrung gemacht. Wenn Christen darüber sprechen, gesegnet zu sein, beziehen sie sich oft dabei fast ausschließlich auf Geld und materielle Dinge. Wenn die Segnungen Gottes in deinem Leben nur aus Reichtum und materiellen Dingen bestehen, lebst du ein sehr trauriges Leben. Obwohl ich davon überzeugt bin, dass Gott uns segnen und mit materiellem Wohlstand ausstatten möchte, müssen wir uns auch vor Augen führen, dass materieller Wohlstand nicht unbedingt eine Folge von Gottes Segen ist. Wenn der Reichtum eines jeden für uns ein Zeichen von Gottes Segen wäre, würde das bedeuten, dass jeder Drogenboss, jeder korrupte Geschäftsmann sowie jeder schlimme Diktator, der sich unrechtmäßig bereichert hätte, ein Zeugnis für Gottes Segnungen wäre. Wenn materieller Wohlstand immer ein Zeichen von Gottes Segen wäre, hätten wir noch ein weiteres Problem. Dann wäre der große Apostel Paulus zeitweise nicht von Gott gesegnet gewesen. Schauen wir uns an, was er in 1. Korinther 4, 9-11 sagt. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe. Schau dir Vers 11 an. Paulus sagt hier, bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe. Wir sehen hier keinerlei Anzeichen von materiellem Segen. Er spricht davon zu hungern und zu dürsten, ärmlich gekleidet zu sein und keine Bleibe zu haben. Und dennoch war er ein gesegneter Mann Gottes, der im überfließenden Segen Gottes lebte. Wir messen Erfolg oft daran, wie viel wir besitzen und erreicht haben. Gott hingegen hat eine andere Bemessungsgrundlage, er schaut auf unser Verhalten und unseren Charakter. Paulus sagt in Römer 8, 29, dass wir vorherbestimmt wurden, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden.